Warum dann nicht auch ein Familientreffen? Mit Zero Verwandtschaft. Und dazu auch noch einen annehmbaren Style zu entwickeln. Also versteh ich, wie du rappst schon so ein bisschen. Doch für Double Time Scheiße wirst du zerrissen. Und beim B.O.B. wollte ich nur die Jungs mit Methorn sehen. Cool war doch Captain Jenny, Louis und die Jungs vom BVT. Doch was tut er erzählt, ist doch einfach gestört. Ich hab euch da nicht gesehen und hat noch nie von euch gehört. Aber cool, Alter, wenn's so war, seid doch stolz. Du bist größer als wir beide, das doch auch mal ein Erfolg. Aber was muss geringer? Ich rufe Schutzinstinkte in dir hervor, wenn ich dich bearbeite, bis mein Frust verschwindet. Du hast Leid, ich hab lustigere, drucksichere für deine krustige Fresse. Du kriegst keine Luft, wenn ich rappe oder wenn du rappst. Wie soll man erkennen, dass du Rapper bist? Komm, komplex, trag doch mal einen Durag. Komplex, wie ich sehe, hast du's hier weit geschafft. Rapp doch nicht nur, weil du diese Runde fliegst, bist du verachtet. Tolle Double-Time-Passagen, du kannst so viel reden, ohne dabei was zu sagen. Du befragst immer ehrlich, ey Mann, du fliegst hier zu. Nur den Rock in der Abend, nichts mit Vierteln zu. Du und fick die Ziege, ist kein Zweitmann-Label. Nein, es ist halt nur Freizeit-Tätig. Und dann weiter, Double-Time ist Königsdisziplin. Das ist nicht so, ich weiß das, weil ich's ausprobiert hab. Doch lieber richtig Flow, komplex, was redest du für'n Scheiß? Schon mit wem du mich vergleichst? Zeig mir, wie überlegen ich für dich scheiß. Nice, danke, meine Rhymes, deine Schranke, deine Rhymes. Ich seh schwarz, keine Lampe, kein Licht, keine Schande für dich. Also lass es aus, sonst behaupt ich auch einfach, wie fett du bist. Und nenn dich für die weite Masse Quetschgesicht. Soll wohl treffen, echt man nicht, denkt er sich, während er zwischen den Schenkeln seiner Grandma sitzt und Richtung Becken drückt. Quetschgesicht, stress mich nicht, VBT will krasse Rapper hier. Luzin, ich geh dich im Haifischpool aquatherapieren. Und ich meinte, letzte Runde Dealer wär schlecht, doch vergaß komplett. Denn neben dem wird dieser Dealer ganz fresh. Typ, wir unterscheiden uns, denn du redest ohne zu rappen. Ich rapp ohne zu reden, du kannst es zugeben. Komm, wer kopiert dir weh? Ey, mach Platz, du Kratzer. Wir zeigen hier mit jedem, dass du Bastard verkackt hast. Sieht man komplex im Video, den Gangster-Meme. Macht er sich zum Kasper wie Benjamin. Nur der gefickte Schwul. Es wundert uns, dass er weiß, wie scheiße nicht erstickt in der Buh. Sag mal, Zauber, wie kann er sich ne Chance ausrechnen? Und warum kann der nicht mal deinen Namen aussprechen? Ich mach das Ding, ich mach das Ding, ich mach das Ding, ich mach das Ding, ich mach das Ding, ich mach das Ding. Seit Anfang an klar ist ein Player, hey, da mach das Ding. Ich mach das Ding, ich mach das Ding, ich mach das Ding, ich mach das Ding,